Es ist nichts, wie es scheint. Auf dieser Welt ist nichts, wie es scheint. Es ist nichts, wie es scheint. Die größte Kunst im Leben, sich nicht stressen zu lassen. Will kreativ sein, will rekorden, Platten pressen in Massen. Muss auf den Zug aufspringen, ich will nicht den letzten verpassen. Will Lug und Trug bezwingen, bevor mich meine Kräfte verlassen. Will kein Geschäft damit machen, ich hoffe, ihr wisst das und seht, wie andere Ruhm und Geld auf Kosten ihrer Identität genießen. Und dabei wissen, sie haben sich selber beschissen. Jetzt tragen sie dick auf und glauben, alles besser zu wissen. Die Widersprüchlichkeit des Ganzen gibt mir Grund, den Kopf zu schütteln, meinen Fernseher zu verfluchen und den Standby-Knopf zu drücken. Die Welt besteht zum größten Teil wohl nur aus Schwachmaten. Sie träumen nachts von ihrem nächsten Weg zum Geldautomaten. Ich hab euch selber verraten, wenn ihr jetzt immer noch glaubt, dass alles richtig läuft und ihr nur diesen Spinnern vertraut, die eure Stimmen verkauft, euch eurer Sinne beraubt. Nehmt euch die Kraft, euren Verstand und die Erinnerung auch. Und wie kann sie so arrogant sein? Ja, artificial happiness right now. Und wie kann sie so ignorant sein? Ja, artificial sadness right now. Und wie kann sie so arrogant sein? Ja, artificial happiness right now. Und stoße meistens nur auf kalte Gesichter. Künstliches Gelächter, überall erscheint das Gekicher. Und schon bald ist es sicher, wir haben lange gewartet. Lange gehofft, es wäre nur halb so schlimm, wie man es uns sagt. Ich könnte stundenlang labern und die Gedanken verpacken über die Leute, die mit Vorliebe auf anderen rumhacken und kriegen selbst nichts gebacken, außer den Hass zu verbreiten. Sie können sich selber nicht leiden, versuchen das abzustreiten. Sie kommen von allen Seiten und keiner, der sie nicht sieht. Du siehst es in ihren Augen, für sie zählt nur der Profit. Doch was am Ende geschieht, wird auch ihr Geld nicht verhindern. Nein, keiner deiner Scheine wird der Schmerz am Schluss für dich lindern. Denkt an eure Kinder, es ist nicht vorbei, wenn ihr sterbt. Es sieht sogar ein Blinder, wie ihr Freaks die Jugend verderbt. Ja doch, die greifen den Kinder und die Verkaufszahlen pushen euch immer höher. Fühlt euch gut dabei, die Kids zu verpushen und euren Krebs zu vertuschen und noch ins Schema zu passen. Hör euch von Hungersnot reden, fang an das Thema zu hassen. Hör eure klingelnden Kassen, wenn ihr davon steht und weint. Und denkt mir wieder mal, auf dieser Welt ist nichts, wie es scheint.